Einheit 8. B. Übung 3a. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gerne. Wo finde ich das Sekretariat? Das Sekretariat ist im ersten Obergeschoss. Sie können die Treppe benutzen. Gehen Sie geradeaus den Gang entlang. Die Treppe ist neben der Kantine. Im ersten Obergeschoss gehen Sie links. Das Sekretariat finden Sie neben der Geschäftsleitung. Vielen Dank.